Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast zum Thema Ordnung. Wir haben heute Freitag, den 21.02.2014 und mein Name ist Annette Heim. Schön, dass Sie zuhören. Heute möchte ich über Dinge sprechen, die nicht in Benutzung sind. Da gibt es ja natürlich einmal die ungenutzten Dinge und dass die dann wegkommen, das ist ja jedem bekannt. Ich will aber heute über Dinge sprechen, die unfertig oder kaputt sind. Die also nicht weggeschmissen werden, weil sie noch Verwendung finden, wenn sie dann repariert oder fertiggestellt sind. Sie kennen es wahrscheinlich, solche Dinge können ganz schön lang rumliegen, bis sie entweder weggeschmissen werden oder dann fertiggestellt oder repariert werden. Wenn wir so ein Ding entdecken, müssen wir uns natürlich fragen, wie lang liegt es schon rum? Brauche ich es überhaupt noch, wenn ich es fertigstelle oder repariere? Wenn ja, wann werde ich es fertigstellen oder reparieren? Auch ich habe mal einen Gang durch meinen Haushalt gemacht und habe 4 Sachen gefunden, die unfertig oder kaputt sind. Das war ein nicht fertig gestricktes Kuscheltier, beziehungsweise 2. Das waren Batterien, die irgendwie nicht oder doch funktionieren. Ein Pulli mit Loch und ein Engel aus Schwemmholz, der noch nicht an seinem Bestimmungsort hängt. Also, was mache ich nun mit den Dingen? Das würde ich gerne mal vortragen. Ich habe es in Zeiten eingeteilt. Der Engel aus Schwemmholz braucht nur 2 Minuten, darum fange ich mit dem mal an. Also ich habe einen Engel aus Schwemmholz gekauft und der soll im Hausflur aufgehangen werden. Und da ich keinen Haken habe, brauche ich erstmal ein Loch, das gebohrt werden muss. Dann muss ein Haken rein und dann kann ich den Engel aufhängen. Wer soll das machen? Das soll mein Mann machen mit einer Bohrmaschine. Und darum ist meine nächste Aufgabe, meinen Mann erinnern, dass er den Haken reinbohrt oder erstmal einen Haken organisiert. Darum für mich nur 2 Minuten Arbeit, weil ich ihm einfach ein Post-it schreiben muss und irgendwo penetrant hinklebe. Diese Arbeit liegt schon 2 Monate, also schon 2 Monate ist der Engel da und nicht aufgehängt. Ziemlich lang, ärgerlich. Aber ich werde es machen. Ich werde es die nächsten Tage machen. Und damit ich mich daran erinnere, werde ich es in mein Erledigungsbuch schreiben. Da schaue ich jeden Tag rein. Und da werde ich jetzt diesen Schritt schreiben, meinen Mann ein Post-it schreiben, dass er den Engel aufhängt. 2. Punkt, die Batterien. Ich habe so ein Fach mit Batterien und vor kurzem wollte ich irgendwie die Batterien von meiner Waage wechseln, von meiner Küchenwaage. Und ich habe keine 3 Batterien zusammenbekommen, die alle funktioniert hätten. Und da musste ich dann mich auf den Weg machen und zur Tankstelle fahren, um da nochmal Batterien einzukaufen. Und will aber jetzt auch die Batterien nicht wegschmeißen, die ich jetzt hier habe. Weil ich glaube schon, dass da noch viele von gehen, aber ich irgendwie keine Dreierkombi gefunden habe, die dann wirklich gepasst hätte. Also muss ich jetzt die Batterien prüfen, welche funktionieren und welche wegkommen. Das heißt, ich brauche ein Batterieprüfgerät und ein bisschen Zeit. Ich habe da jetzt mal 7 Minuten anberaumt. Das heißt, ich teile das Thema mal auf in kleinere Schritte. Das heißt, erstens meinen Mann fragen, ob er ein Prüfgerät von Arbeit mitbringt und Schritt 2, dann die Batterien zu prüfen. Beide Schritte oder jetzt den ersten erstmal schreibe ich auch in mein Erledigungsbuch rein. Der Pulli. Mein schöner, dünner, schwarzer Rollkragenpulli hat ein Loch bekommen an der Naht und der muss genäht werden. Liegt jetzt schon seit einem Monat und das war jetzt nicht irgendwie ein Monat, wo ich mir sage, okay, da lag er halt rum und hat mir nichts ausgemacht. Es gab mindestens 3 Tage, wo ich den wirklich dringendst gebraucht hätte und wo ich mir dann einen normalen Rollkragenpulli, einen ziemlich dicken, anziehen musste, den ich halt noch habe. Und den ganzen Tag geschwitzt habe. Also eigentlich total doof, dass der Pulli seit einem Monat rumliegt, obwohl ich ihn gebraucht hätte. Wenn ich ihn nähe, brauche ich mich, Nadel und einen Faden. Zeit sind ungefähr 10 Minuten. Und ich mache es nicht, weil ich nicht dran denke und faul bin. Also habe ich mir gesagt, okay, hierfür mache ich einen Termin mit mir selbst. Heute Abend darf ich mir was anschauen im Fernsehen. Ich habe was aufgenommen und dazu werde ich den Pulli dann nähen. Was erinnert mich daran? Diese Serie oder diese aufgenommene Sache im Fernsehen, was ich unbedingt sehen will. Und wenn ich mir es anschaue, werde ich mich daran erinnern, dass ich den Pulli noch nähen muss. Jetzt kommen wir zu meiner größten Sache. Seit circa 2 Jahren liegt das nicht fertig gestrickte Kuscheltier rum. Ich habe das mal irgendwie noch in einem Kaffee gesehen, so ein Kuscheltier selber gestrickt, fand ich total süß und habe mir gesagt, boah, das will ich auch machen und habe dann auch gleich losgestrickt. Und an sich das Tier oder diesen Körper eben schon fertig, aber man muss halt irgendwas reinstopfen und den dann zunähen mit Nadel und Faden. Und dann gut, dann noch Augen ranmachen oder keine Ahnung. Aber ja, jetzt ist halt nur ein viereckiges Stück bunter Stoff. Ja, wie gesagt, 2 Jahre liegt es rum. Ich habe mal 30 Minuten Zeit anberaumt dafür. Wen und was brauche ich zum Fertigstellen? Mich und Zeit und Faden und Nadel habe ich aber beides daheim. Aber ja, das weiß ich irgendwie schon lange, dass ich das machen will und habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sehe und ja, ich kriege es irgendwie nicht hin, das zu machen. Ich habe auch irgendwie gar keinen Grund, das zu machen. Aber Fakt ist, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich sehe und ich will es jetzt mal wegbekommen. Und genau für so einen Fall, wenn ich weiß, ich bin da schon super lang dran und nehme es mir auch immer wieder vor und schaff's nicht, habe ich einen Zettel. Und das ist so ein Sonderzettel. Da nehme ich mir so Sachen vor, die besonders lang liegen. Der Zettel heißt Ich wollte doch mal. Und den würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Mein Ich wollte doch mal Zettel, mit dem ich es immer erledige. Ich wollte doch mal das Kuscheltier fertig nähen. Ziel: ein fertiges Kuscheltier zu haben für vielleicht mal irgendwann Kinder. Bis dahin wird das irgendwo liegen. Im Gästezimmer, auf dem Bett vielleicht? Was müsste ich eigentlich konkret tun, um dieser Sache weiterzukommen? Mich überwinden, mir nun Zeit für diese Thematik zu nehmen, die Kiste mit den Utensilien rausholen, eine große Nähnadel holen, ausstopfen und losnähen, zum Beispiel vor dem Fernseher. Was gibt es dabei zu berücksichtigen? Alles, was nicht gebraucht wird, wird hinterher weggeschmissen. Auch gestrickte Sachen, die keine Verwendung finden. Was verhindert, dass ich es einfach tue? Wie kann ich das anders lösen? Weil ich schon so lange schiebe, ist die Aufgabe so unmöglich geworden. Hier ist mir ein Spruch eingefallen. Nicht, weil es schwer ist, tun wir es nicht, sondern weil wir es nicht tun, ist es schwer. Ich habe überhaupt keinen Druck, dass etwas fertig werden muss oder anders, warum ich es tun sollte. Zum Verschenken ist es zu hässlich und ich selbst brauche kein Kuscheltier. Es hat Arbeit gemacht und es wäre traurig, diese Arbeit in den Müll zu werfen. Wenn ich es nun fertig mache, kann es sein, dass ich merke, dass ich es gar nicht brauche. Was wären die Alternativen? Alles wegschmeißen? Oder den Zustand so zu lassen und weiterhin ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich die Kiste sehe. Wann genau will ich was genau nicht mehr tun? Und was tue ich anstelle dessen? Sonntag, den 23.02.2014, hätte ich Zeit dafür. Ausweichtermin wäre Montag, der 24.02. Also müsste ich es bis zum 1. März schaffen. Was ist meine Belohnung? Die erledigte Aufgabe ist für mich die größte Belohnung. Und meine Bestrafung? Wenn ich es bis zum 1.3.14 nicht geschafft habe, muss ich all das Gestrickte wegwerfen und am Samstag, den 8.3.2014, 2 Stunden lang jegliche Oberflächen, außer dem Boden, in der Wohnung feucht abwischen. Was habe ich daraus gelernt? Bevor ich etwas losstricke, sollte ich erst einmal überlegen, wofür ich das überhaupt mache. Das war mein Ich-wollte-doch-mal-Formular. da trimsel ich so eine sehr ungeliebte Aufgabe auf und erledige die dann. Ich habe schon sehr, sehr viele solche Formulare ausgefüllt und noch nie habe ich mal die Strafe machen müssen. Ich habe die Sache dann immer erledigt. Gerne lese ich meine anderen Ich-wollte-doch-mal-Formulare auch vor, aber heute geht es ja eigentlich um unfertige und defekte Dinge. Ich habe meine 4 Dinge gefunden aus dem Haus und ich bin mir sicher, dass Sie auch das eine oder andere haben, was unfertig oder kaputt ist. Vielleicht können Sie mal durch Ihre Wohnung schauen und schauen, ob Sie das eine oder andere entdecken und das dann auch erledigen wollen. Fragen Sie sich doch, welchen ersten kleinen Schritt können Sie in Richtung Erledigung machen? Können Sie ihn dann vielleicht gleich machen? Und wenn nein, wann machen Sie ihn dann? Wie erinnern Sie sich dran, dass Sie ihn dann machen? Jetzt kommt Ihnen das wahrscheinlich alles sehr aufwendig vor, diesen Gedankengang. Sobald ich irgendwas sehe, was unfertig ist, dass ich dann so viele Gedanken haben muss, wann mache ich es und was ist der erste kleine Schritt und wie erinnere ich mich dran. Das ist am Anfang natürlich ein bisschen aufwendig. Aber irgendwann schaltet sich was um im Kopf und dann geht es ganz automatisch. Wenn ich dann irgendwas sehe, was unfertig ist, was mit dem, was gemacht werden muss, bin ich automatisch dabei, gleich drüber nachzudenken, wann kann ich den ersten kleinen Schritt dafür machen. Und das führt dann natürlich letztendlich dazu, dass wir ordentlicher werden. So, gut, dann haben wir's. Unfertige und kaputte Dinge fertig und funktionstüchtig machen. Ich nehme mir vor, bis zum nächsten Podcast alle 4 Dinge, die ich heute vorgelesen habe, fertig und funktionstüchtig zu machen. Ja, und vielleicht schaffen Sie das ja auch. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Annette.